Turn with me. Blättert mit mir. To 2 Peter chapter 1. Zu 2. Petrus 1. How many here have ever underestimated something? Wer von euch hier hat jemals etwas unterschätzt? Like, you know, you're going hiking and then you see the top of the mountain and you say, also du gehst bergsteigen und wandern und can't be more than 40 minutes, right? Siehst dann den Berggipfel und denkst dir, na, mehr als 40 Minuten wird das nicht dauern. And 6 hours later, you know, you're still like, und 6 Stunden danach bist du noch immer unterwegs. Or, you know, you underestimate the beauty of something, like, oder du unterschätzt die Schönheit von einer gewissen Sache. Of nature. Zum Beispiel von der Natur. Some people underestimate the difficulty or the challenge of getting married. Und manche unterschätzen vielleicht die Schwierigkeiten oder die Herausforderungen einer Ehe. I underestimated the beauty of marriage. Ich habe die Schönheit der Ehe unterschätzt. All right, thank you, thank you, thank you, thank you. There was this one guy. Da gab's einen Mann, who Pastor Vieira tells the story. Der Pastor Vieira erzählt diese Geschichte. He had this piano he needed moved. Er hatte ein Klavier und das musste er wohin bringen. Some of the Bible school students went over to move it for him. Und ein paar der Bibelschulstudenten sind hingegangen dort und haben ihm geholfen, das zu transportieren. These four Bible school students picked up this piano. Und 4 dieser Bibelschulstudenten haben das Klavier hochgehoben. And we're going to take it up the stairs. Und wollten es die Stufen hinuntertragen. And this man says, "Wait a minute, wait a minute." Und er sagt, "When I was your age, we used to throw it on our backs." Moment mal, hat der Mann gesagt, ich möchte, dass ihr das auf euren Rücken so hebt. He said, "Come on, come on, I'll show you. Just put it on my back." Kommt mal, ich zeige euch, wie das geht. Legt das auf meinen Rücken. And they looked at each other like, "You sure you want to do this?" Und die haben sich so angeblickt und haben sich gedacht, bist du dir sicher, dass du das so machen möchtest? Back. Er hat gesagt, ja, kommt, legt es auf meinen Rücken. So they looked at each other like. Und die haben sich so angeblickt und haben sich gedacht, okay. Na ja. So they started to ease it down. He's like, ja, okay. "Come on. Come on, put it right on my back." Yeah, haben yeah. Sich so auf seinen Rücken platziert. Yeah, yeah, ja, auf yeah. Meinen Rücken, auf meinen Rücken. Get on, get on, my back, get on. Get on. Just crushed him right into the stairs. Guy's like, hinunter die Stufen. Go on, go on. Tut es weg, tut es weg. Guy couldn't even breathe. Er konnte kaum mehr atmen. Underestimating things. Unterschätzen. You know? Ever gone to a dentist to underestimate the pain? Seid ihr schon einmal zum Zahnarzt gegangen und habt die Schmerzen unterschätzt dort? This one dentist I went to last year. Letztes Jahr bin ich einmal zu einem Zahnarzt gegangen. He said to me, "Don't be a coward. You don't need the Spritze, you know." Er hat zu mir gesagt, sei doch kein Feigling. Du brauchst diese Spritze nicht. So then, you know, he went through, like he's drilling, you know. Also er bohrt dann. And he's putting these spikes in my tooth, you know, screws. Und er schraubt mir da so Schrauben in but, den Zahn. You know, no Spritze, you know. Aber keine Spritze. So he goes through, he's like, he goes through, you know, and I'm like one pain threshold, you know, like. Ich bin also voller Schmerzen. Okay, I'm in pain right now, but I can bear it. I don't like also, this, but it's okay. Ich habe Schmerzen, aber ich kann es gerade noch ertragen. Ich mag es nicht, aber ich ertrage es noch. Through the second threshold. Dann die zweite Stufe. I'm thinking I can take this for like one minute. Und ich denke mir, eine Minute schaffe ich das noch. And then through the third one. Und dann die dritte Stufe. And I was like, oh, it's gonna bite his finger right off. Und ich habe mir gedacht, ich beiße ihm den Finger ab. Here, come on, throw this guy down here. Now give me that thing. Dann komm, dann halt es wieder. Und put your finger on the table. I'm a carpenter. It's not going to hurt. Also komm, leg deinen Finger da am Tisch. Ich bin ein Tischler. Es wird nicht wehtun. Underestimating things. Ja, you know? Unterschätzen. Gewisse Dinge unterschätzen. If we look here, 2 Peter chapter 1. Wenn wir uns hier 2. Petrus Kapitel 1 ansehen. Verse 11. Vers 11. I mean, how many mothers underestimated giving birth? You know, the pain of giving birth. Ich meine, wie viele Mütter haben es unterschätzt, ein Kind auf die Welt zu bringen? I mean, my mother was screaming so loud I could hear her. I came out screaming. Also meine Mutter, die schrie so laut, ich habe sie hören können. Wie I was having a good time in there, you know. Ich hatte eine wunderbare Zeit. Until I hear my mom out there. Bis ich dann meine Mutter schreien hörte. I thought, what's going on out there? Ich habe mir gedacht, was ist da los da draußen? Underestimating something. Etwas unterschätzen. Verse 11, 2 Peter 1. 2. Petrus 1, Vers 11. In this way, the entrance into the kingdom of God, into the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ, will be abundantly supplied to you. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. The entrance into the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus will Christus be abundantly supplied. Wird euch reichlich gewährt werden. I am sure that all of us are underestimating what that word abundantly means. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns dieses Wort reichlich unterschätzt. And the kingdom of God. Und auch das Wort Königreich. Because that kingdom is coming. Weil dieses Königreich Gottes wird kommen. We have been praying that prayer through the centuries. Wir haben über Jahrhunderte hinweg diese Gebete gebetet. Thy kingdom come, thy will be done. Dein Königreich komme, dein Wille geschehe. And that kingdom is coming to earth. Und dieses Königreich wird auf die Erde kommen. See, heaven will be on earth for eternity. So der Himmel wird hier auf Erden für alle Ewigkeit sein. Sounds strange, doesn't it? Es klingt seltsam, nicht wahr? We always think, oh, we're going to heaven when we die. Wir denken uns immer, wenn wir sterben, werden wir in den Himmel kommen. Yeah, we do. Ja. But when Jesus comes, heaven comes down. Aber wenn Jesus kommt, wird der Himmel auf die Erde kommen. And that kingdom in Daniel chapter 2 verse 44 will be forever and ever and ever. Und dieses Königreich wird, wie es in Daniel 2:44 heißt, für alle Ewigkeit bestehen. And this earth will be renovated. Und diese Erde wird wiederhergestellt werden. And this earth will be part of the eternal kingdom. Und wird ein Teil des ewigen Königreiches sein. It's going to be awesome. Und das wird wirklich wunderbar sein. Now, let's go back a few verses. Gehen wir ein paar Verse zurück. And let's start with let's read verse 8. Fangen wir beim Vers 8 an. For if these qualities are yours and are increasing, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, these qualities are found in verses 5 through 7. Diese Dinge findet man in den Versen 5 bis 7. And we'll read them in a moment. Wir lesen sie dann gleich. They render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Dann lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. That word Erkenntnis there is epignosis. Dieses Wort Erkenntnis hier heißt Epignosis. What Pastor Bill Alexson spoke on last week. Wovon auch der Pastor Bill Alexson letzte Woche it's gesprochen hat. It's a full experiential knowledge of something. Eine volle Erkenntnis, aber in der Erfahrung einer Sache. Vers 9. For he who lacks these qualities is blind and short-sighted. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind und kurzsichtig. Having forgotten his purification from his former sins. Und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. He's talking about how Christians lose sight of the kingdom. Da ist die Rede davon, wie Christen diese Sicht des Königreichs verlieren. They can't see beyond their pension plan. Sie sehen nicht mehr weiter hinaus über ihren Plan. Pension plan, also, retirement plan. Also was die Pension betrifft. Ja, that's about as far in the future as they see. So weit können sie blicken bis zu ihrer Pension. They see themselves playing golf. Sie sehen, wie sie dann Golf spielen werden. For eternity, you know. Die ganze Ewigkeit. Just like as though they're going to live forever in their 60s or 70s. So als ob sie dann ewig leben würden in den 60er, also wenn sie 60 oder 70 like alt as though sind. When they hit 65 and retire. Es ist dann so, als ob wenn sie 65 Jahre alt sind und in Pension gehen, they will just live forever at 65. Dass sie dann einfach ewig weiterleben werden. And don't look beyond it. They're short-sighted. Sie blicken aber nicht darüber hinaus. Sie sind sehr kurzsichtig. They're not looking into eternity. Sie blicken nicht in die Ewigkeit. And they forget the purification from their former sins. Und sie vergessen die Reinigung von ihren früheren Sünden. The former lifestyle. Von ihrem früheren Lebensstil. And the former lifestyle comes back. Und dieser frühere Lebensstil kommt dann wieder. Verse 10. Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about his calling. Vers 10. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. And choosing you. Und eure Erwählung. For as long as you practice these things, you will never stumble. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Christians are stumbling all over the place. Christen straucheln überall. To stumble means I stumble right out of God's will for my life. Zu straucheln bedeutet, aus dem Willen Gottes herauszufallen. Right out of a sense of God's love for me. Hinauszufallen aus der Liebe, die Gott für mich hat. I just stumble right into the natural mind. Ich stolpere und komme wieder in den natürlichen Sinn stumble zurück. Right into my old lifestyle. Zurück in meinen alten Lebensstil. And I was doing well. Und ich habe das aber schon gut gemacht. I was actually walking well. Ich bin eigentlich gut gegangen. God was pleased. Gott hatte Freude and mir. I stumbled. Und dann bin ich gestrauchelt. Verse 11 now. Vers 11 nun. For in this way the entrance into the eternal kingdom. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich. And one day that kingdom's going to be here and we're going to be entering into it. Und eines Tages wird dieses Reich hier sein und wir werden da eintreten. Whether we are here when the Lord comes or whether we come back with the Lord. Ob wir noch da sein werden, wenn der Herr kommt, oder ob wir mit ihm zurückkommen. It makes no difference. Das ist ganz gleich. But when we enter the kingdom, aber wenn wir eintreten werden, God in das wants Königreich, to abundantly supply us. Möchte uns ganz reichlich dies gewähren. Wow, I'm entering in, ich trete ein, and I've lived a life pleasing Him. Ich habe ein Leben gelebt, das ihm wohlgefällig not war. Perfect, nicht vollkommen, but pleasing Him. Aber wohlgefällig. He's not looking for a perfect life. Er sieht nicht nach einem vollkommenen He's Leben. Looking for an obedient heart. Er sieht aus nach einem gehorsamen Herzen. And sometimes that obedience means that I confess my sin and receive forgiveness. Und manches Mal bedeutet gehorsam zu sein, meine Sünden zu bekennen und Vergebung zu empfangen. And forget it. That's obedience. Und das dann vergessen. Das and ist forget gehorsam. It and go on and serve Him. Ich vergesse es und gehe weiter und diene ihm. And don't get stuck in this little thing. Und ich halte mich da nicht auf und bleib stecken in this diese kleinen little Sache. Pity party of oh my, oh my, oh my. Mein Mitleid. I'm such a sinner. I'm such a sinner. Such a solchen Sünder. Ich bin so. And God's looking down saying, is that my will? Und Gott blickt da auf mich herab und sagt, ist das nicht mein Wille? If you confess that, wenn du das bekennst, I will cleanse you. Dann werde ich dich reinigen. And move on. Und dann geh weiter. Okay, now let's back up. Nun, nochmals zurück. And let's look at these qualities. Und blicken wir uns diese Dinge an. Let's start with verse 3. Fangen wir in Vers 3 an. Seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Through the true knowledge of Him. Durch die Erkenntnis dessen. Epignosis. Hier ist Epignosis. Who called us by His own glory and excellence. Dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Okay, Verse 4. For by these he granted to us his precious and magnificent promises. Vers 4. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. So that by them, these promises, damit ihr durch sie, diese Verheißungen, you may become partakers of the divine nature, Teilhaber der göttlichen Natur werdet, having escaped the corruption that is in the world by lust. Die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Verse 5. Now, for this very reason also, eben deshalb, apply all diligence, wendet aber auch allen Fleiß auf, in your faith supply moral excellence. Und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Okay, in German it's Tugend, in the King James it says Virtue. Also im Deutschen steht hier die Tugend, King James. Ja, my Bible says moral excellence, but the word moral is not in the Greek. Also in meiner Bibel heißt es moralische Exzellenz, aber das Wort moralisch ist nicht im Griechischen vorhanden. It's the word excellence. Es geht um Exzellenz. Maybe the modern word is proactive. Vielleicht ein modernes Wort wäre Proaktivität. Maybe a very good translation of the Greek is praiseworthy activity. Eine sehr gute Übersetzung des Griechischen wäre hier vielleicht ein lobenswürdiges Handeln. Or something that I do on purpose to bless another. Oder etwas, was ich absichtlich mache, um jemand anderen zu segnen. Add to your faith virtue. Fügt eurem Glauben dieses lobpreiswürdige Handeln hinzu. Excellence. Exzellenz. We've got to add these things or we will stumble. Das müssen wir hinzufügen oder wir werden straucheln. Now there's people who have faith. Es gibt Leute, die haben Glauben, but their faith is dead. Aber ihr Glaube ist tot. They are a believer, sind Gläubige, but they have a dead faith. Aber sie haben einen toten Glauben. A dead faith is still faith. Toter Glaube ist noch immer Glaube. Or else it wouldn't be a dead faith. Sonst wäre sie kein toter Glaube. It would be nothing. Es wäre nichts sonst. But a dead faith is a faith. Toter Glaube ist auch Glaube. It just has no activity. Es ist einfach keine Aktivität damit because verbunden. Of carelessness. Aus Sorglosigkeit. James chapter 2. oder Achtlosigkeit. And some people are just a walking corpse. Und manche Leute sind einfach wandelnde Leiber. There's no virtue. Da gibt's kein Lobpreis. Somebody want to sing? Möchte jemand singen? Somebody want to clap their hands? Möchte jemand klatschen? Can somebody say amen? Kann jemand Amen sagen? Are you alive? Was lebst du überhaupt? Hello. Hello. A living corpse. Ein lebendiger Körper. Just a corpse, a walking corpse. Einfach ein wandelnder Leichnam, ja. Just a corpse. Just einfach ein Leichnam. A walking corpse. Wandelnder Leichnam. Can somebody help us set the chairs up? Kann uns jemand helfen beim Aufstellen der Sessel? Did you hear me? Hast du mich gehört? Hello. Hello. Just a walking corpse. Einfach ein wandelnder Leichnam. Like nothing's registering. Einfach nichts wahrnehmen. And the Apostle Peter says, add to your faith praiseworthy activity. Und der Apostel Petrus sagt, eurem Glauben fügt lobpreiswürdiges Handeln hinzu. Like be in the mindset to be a blessing. Nehmt euch das vor in eurem Sinn, dass ihr ein Segen seid. If you don't know what the word means, just watch Pastor Matt. Wenn ihr nicht wisst, was dieses Wort bedeutet, dann beobachtet den Pastor Matt. A living, breathing example of this. Er ist ein lebendiges, atmendes Beispiel für dieses. I don't have to say a word. He's doing something before I'm even saying it. Ich muss nicht mal ein Wort sagen. Er macht es, bevor ich es noch sage. Many others like that. Und viele andere sind ebenso. They're already implementing what I'm thinking before I could even say. Can you move that? It's moved. Sie nehmen das bereits voraus, was ich mir denke, und kannst du das wegtun? Es ist living, bereits weg. Living to be a blessing. Zu leben, um ein Segen zu sein. It doesn't matter what I do, I just want to be a blessing. Ganz gleich, was ich tue, ich möchte ein Segen sein. This is the first step. Das ist der erste Schritt. In entering the kingdom with an abundance. In diesem Eintreten in das Königreich in Übermaß. This is my first protection against stumbling. Und das ist mein erster Schutz gegen das Straucheln. Because a walking corpse will eventually just stumble. Weil ein lebendiger Leichnam wird irgendwann einmal stolpern. And they're gone. Und dann ist er weg. Okay. To your virtue or excellence, add knowledge. Und zu eurem lobpreiswürdigen Handeln fügt die Erkenntnis hinzu. This is just gnosis, not epignosis. Hier ist nun die Rede von Gnosis. It's knowing about God. Das heißt Wissen über Gott. About his ways. Über seine Wege. About how he thinks. Über das, wie er denkt. About his plan. Über seinen Plan. About his people. Seine Leute. Learning about God. Über Gott etwas zu lernen. That means bringing a pencil with you or a pen. Das bedeutet, ich nehme einen Stift mit und schreibe mir Taking etwas auf. Notes. Ich notiere mir etwas. Going to Bible college. Ich gehe in die Bibelschule. Registering for discovery class. Ich melde mich an für die Discovery Going to Bible studies. Ich gehe in Bibelrunden. Opening your Bible before you go to sleep. Bevor ich schlafen gehe, öffne ich noch meine Bibel. Adding to my excellence. Ich füge also meiner exzellenten Ausführung. The knowledge of God. Die Erkenntnis Gottes. Because if you don't. Weil wenn du das nicht tust. You will turn into a bothersome bee. Wirst du in so eine Arbeitsbiene dich verwandeln? Yeah, just a bothersome fly. Eine Fliege, die da ständig right? unterwegs ist. Here's the Christian. He's added proactivity to his faith. Da ist der Christ. Er hat diese proaktive Einstellung seinem Glauben hinzugefügt. He's into it. Der ist da wirklich drin. Yeah, this is the way to be. Ja, so muss es sein. No more walking corpse. Kein lebendiger Leichnam mehr. But he has no knowledge. Aber er hat keine Erkenntnis. And he's just doing anything he wants to in his emotion. Und er tut einfach alles, was er will, in seinen Emotionen. No wisdom. Keine Weisheit. Just a bothersome Das ist wie so eine Biene oder eine And when Fliege. Christians see him, they just think, is he here again? Und wenn Christen ihn erblicken, sagen sie, ah, ist er schon wieder da? Is she here again? Ist sie schon wieder da? Just a hyper-spiritual person. Also übergeistliche Person. No way to think with God. Keine Möglichkeit mit Gott zu denken. Overestimating themselves. Sich selbst überschätzend. No awareness of how God thinks. Kein Bewusstwerden, wie Gott denkt. Just into themselves. Einfach in sich selbst Their little gefangen. Production. So produktiv in sich selbst. And they become very bothersome. Sie werden irgendwie sehr mühsam. Okay, to our knowledge. Und zu unserer Erkenntnis we add self-control. Was soll mir die Enthaltsamkeit hinzufügen? Some people begin to come to Bible college. Manche fangen an und gehen in die Bibelschule. Then they go to the Christian bookstore. Dann gehen sie in eine christliche Buchhandlung. And they buy all these books. Kaufen alle diese Bücher. Read all these books. Lesen alle diese Bücher. And they go to the regular bookstore. Dann gehen sie ins normale Buchgeschäft. Buy all these philosophy books. Kaufen all die philosophischen Bücher. If I'm going to understand creation, I better study evolution. Also wenn ich die Schöpfung verstehen will, möchte ich auch die Evolution verstehen. I'm going to study evolution, I better study Marx. Wenn ich Evolution studiere, studiere ich auch Marx. I better study this, I better study Socrates and all this. Und dann sollte ich auch über Sokrates was wissen und all das andere. There's no self-control to their knowledge. Da ist keine Enthaltsamkeit in Bezug auf ihr Wissen. Be a one-man book. Seid ein a one-book man. Ein Mann eines Buches. Seid ein right? Mann eines You can read other books. Also, you can read other ihr könnt books, andere Bücher lesen. But read books that complement. Aber lest Bücher, die das ergänzen. Not contradict. Die dem nicht widersprechen. There's just not enough time to spend all my time studying. Es ist einfach nicht genug Zeit, um alles zu studieren. You will become a pseudo-intellectual. Ihr werdet sonst Pseudo-Intellektuelle werden. A Christian who's not worth anything, who knows everything. Ein Christ, der nichts wert ist und alles weiß. What is the sense of being a know-it-all? Was ist denn der Sinn dahinter, wenn man alles weiß? But never being a blessing. Aber niemals ein Segen ist. It's a trap. Das ist eine Falle. There's many traps. Es gibt viele Fallen. There's the trap of just having faith. Es gibt einfach die Falle auch einfach Glauben zu haben. I'm saved. I know I'm saved. Ich bin errettet. Ich weiß, dass ich errettet bin. Yeah, and you're a walking corpse. Ja, und du bist ein wandelnder Leichnam. You do nothing. Du machst nichts. The kingdom of God would perish if it was dependent on you. Das Königreich Gottes, das würde verloren gehen, wenn es von There dir abhänge. Never be another soul won in history. Da würde niemals eine Seele gewonnen werden, in der gesamten Number Geschichte two, nicht. You've got the person who adds virtue, but it's coming from their natural strength. Da gibt's dann diese Person, die fügt dieses lobpreiswürdige Handeln hinzu, aber es kommt aus ihrer eigenen Kraft heraus. There's no waiting on God. Es ist kein Warten auf Gott There's dabei. No seeking His will. Es wird sein Wille nicht it's gesucht. Just do anything every time. Das heißt einfach, mach was du willst zu jeder and Zeit. And just run and run and run like a crazy man. Und lauf herum wie ein Verrückter. Number three. Dann Punkt 3. You've got the person who adds knowledge but never stops adding knowledge. Da ist die Person, die fügt Erkenntnis hinzu, aber hört niemals damit auf. It just becomes his whole life. Das wird zum gesamten Lebensinhalt. To know usefulness. Einfach die Nützlichkeit zu erkennen. Number 4. Punkt 4. To your self-control add perseverance. Zu deiner Enthaltsamkeit füge das Ausharren hinzu. So as a person gathering knowledge, I become this sterile computer. Also wenn ich jetzt Wissen und Erkenntnisse erlangt habe, werde ich wie ein stereotyper Computer. I mean, who needs another computer, right? Ich meine, wer braucht schon noch einen Computer? You want to marry a computer? Möchtest du einen Computer heiraten? Like, why do you need to store all this in your brain? I got this all in my computer. Warum musst du alles das in dein Hirn da hineinbringen? Ich habe das alles in meinem Computer. I memorized the whole Bible. Ich habe die ganze Bibel auswendig gelernt. Good, I have it right here. Gut, ich habe es genau da vor mir. You should have went soul winning. Du solltest hinausgehen, Seelen gewinnen. You should have spent some time with the kids. Du solltest Zeit mit den Kindern verbringen. You didn't have to memorize the whole Bible. Du musst die ganze Bibel nicht auswendig lernen. You got the whole Bible right here. Du hast die ganze Bibel vor dir. But what's the sense of it? Wo liegt da der Sinn? Right? Number four, perseverance. Punkt 4, das to my self-control. Das Ausharren füge ich hinzu meiner Enthaltsamkeit. So now you've got this person who's getting the hang of it. Jetzt kommt diese Person. Faith, praiseworthy activity. Glaube, dann das lobpreiswürdige Handeln. Knowledge. Die Erkenntnis. Self-control to my knowledge. Selbstkontrolle in Bezug auf mein Erkennen. But he lacks something. Aber da fehlt noch was. He's a shooting star. Es ist ein shooting star. We call them a bottle rocket, a rocket in a bottle. Also eine Rakete, die da hinaufzischt. And it's over. Und dann ist es vorbei. On Sylvester, you know, on New Year's, we have these fireworks. They shoot. Zu Silvester machen wir zum Beispiel dieses Feuerwerk. And it's gone. Da wird die Rakete abgeschossen. It und dann was ist es glorious. Vorbei. Es war wunderbar. And it's over. Aber es ist vorbei. That's like some Christians. So ist es bei manchen They Christen. Run the 100 meters and it's over. Die laufen die 100 Meter und dann ist es vorbei. There was this huge marathon and these guys in the front, you know, the best guys are running and running. Da gab es diesen riesigen Marathon und da liefen die Besten voran. They say, go, boom, and they start running. Da kam das Startsignal und sie fingen an zu laufen. And there's this guy about 3 meters ahead of them, just go. Und da ist einer von denen drei Meter voraus und der läuft. And all the whole cameras on this guy, like, who is this guy? Und alle Kameras sind auf ihn gerichtet und es lautet die Frage, wer ist das? And he's 3 meters ahead of all the champions, just. Der läuft da 3 Meter vor all diesen ganzen Champions. All the cameras on him. Die Kameras beobachten. He's just putting everything he's got into it. Und der legt da seinen ganzen Elan hinein. 100 meters later he stopped. Nach 100 Metern hört er dann auf. It was a marathon, he stopped after 100 meters. Es war ein Marathonlauf, aber er hat nach 100 Metern aufgehört. All he wanted to do is get on television. Alles was er wollte war, er wollte ins Fernsehen kommen. He just jumped out, ran as fast as he could for 100 meters and that was it. Also der ist danach vorgeprescht und ist 100 Meter so schnell wie möglich gelaufen. And das war's. The moment of glory was worth it all. Und dieser Moment der Herrlichkeit, der war es wert. That's like some Christians. So ist es bei manchen Christen. But we add perseverance. Aber wir fügen das Ausharren hinzu. Continue. Wir wollen weitergehen. We are gonna trust God. Wir werden Gott vertrauen, when we have no choice. Wenn wir keine andere Wahl And mehr we're gonna haben. Persevere. Wir werden ausharren. To the perseverance we add godliness. Und in dem Ausharren fügen wir die Gottseligkeit hinzu. That means God's with me. Das heißt, Gott ist bei that means mir. I'm praying and fellowshipping with God. Das heißt, ich bete und habe Gemeinschaft mit Gott. I have a devotional life. Ich habe ein Anbetungszeit God mit Gott. Speaks to me, I trust him. Gott spricht zu mir, ich vertraue ihm. Some people persevere. Manche Leute, sie haben dieses Nachgehen, dieses But they Ausharren. Become like a sour lemon in their Christianity. Aber sie sind wie eine saure Zitrone in ihrem Christsein. Right? They're persevering. Die harren aus. They're gonna make it. Die werden es schaffen. What do they taste like? Aber wie schmecken denn die? There's no sweet savor of Christ in their Christianity. Da ist überhaupt kein süßer Geschmack dabei bei ihrem christlichen Leben. We gotta add godliness to our perseverance. Da muss auch die Gottseligkeit dabei sein. And to the godliness, we've got to add brotherly kindness. Und in der Gottseligkeit aber fügen wir die Bruderliebe hinzu. Or else what happens? Oder was passiert sonst? I become a lone ranger. Ich werde zu einem einsamen Cowboy. Yeah, a Rambo. Ja, ich werde ein Rambo. I'm fellowshipping with God. Ich habe Gemeinschaft mit I'm Gott. I'm persevering. Ich harre aus darin. You go to church anywhere? Gehst du irgendwo in die Gemeinde? I don't need a church. Ich brauche keine Gemeinde. Oh, you're all by yourself. Yeah. Ja, du bist ganz auf dich allein gestellt. It's me and God. Ja, ich und Gott. That's it. Das ist es. No fellowship anywhere? Keine Gemeinschaft mit irgendjemand? Tired of churches. Nein, mir reicht's mit den Just Gemeinden. Me and God. Nur ich und Gott. It's us two. Wir zwei. Lord, it's me and you. Herr, du und ich. And there they are, persevering. Und da sind sie. Sie harren aus in dem. And it's working to some degree. Und es funktioniert bis zu einem gewissen Grad. For a time. Für eine gewisse and Zeit. And then life gets very lonely. Und dann wird das Leben aber sehr einsam. And you get weirder and weirder and weirder. Und du wirst immer seltsamer und seltsamer. Until you move away to Montana and you buy a cabin. Bis du dann nach Montana ziehst und dort ein Haus kaufst. And you become a recluse. A recluse, someone who doesn't du come out of your house. Zum Einsiedler, ja. So to this brotherly kindness, also zu dieser Bruderliebe, we have to add God's love. Reicht die Liebe Gottes. Agape love. Und zwar die Agape-Liebe. Because if we don't add agape love to brotherly kindness, also wenn wir die Agape-Liebe der Bruderliebe nicht hinzufügen, all that we're gonna be, wird all das, was wir dann sind, is just a cultural community. Einfach nur eine Art kulturelles Zusammensein. We're just going to be an international group that really likes being international. Wir sind dann einfach eine internationale Gruppe, denen es gefällt, dass sie international ist. Do you know why I go to CEG? Weißt du, warum ich in die CEG gehe? International. Ja, die sind international. You meet people from the whole world. Du meinst Leute von der ganzen Welt. I know people from South Korea. Ich habe Leute dort aus Südkorea from getroffen. From Serbia. Aus Serbien. From Germany. Aus Deutschland. From Finland. Aus Finnland. From America. Von Amerika. Canada. Kanada. I mean, where can you meet all these people? Meine, wo triffst du schon so viele Leute? Is that all it is to you? Was, und das ist alles? Yeah, and it's we just love each other. It's so cool, international, you ja, know? Ja, und wir mögen uns sehr, und das ist so cool. Es ist international. If that's all it comes to, also wenn es das ist, wohin es ausgeht, the whole church will stumble. Dann wird die gesamte Gemeinde straucheln. We will just become a, what's that called? A social club. Dann werden wir zu einem ja, sozialen Club. Nothing Verein. Better than a chess club or a ping pong club. Einfach nicht besser als irgendein Schachclub oder ein Ping Pong Club. Or a volleyball club. Oder ein Volleyballclub. But we add God's love. Aber wir fügen die Liebe Gottes hinzu. And these qualities. Und diese Qualitäten. And let's not underestimate that last one. Und wir wollen die letzte nicht unterschätzen. Because that's God's love for the sinner. Weil das ist die Liebe Gottes für den Sünder. And we will never survive as a church. Und wir werden als Gemeinde niemals überleben. Unless we can look beyond the fault and see the need. Wenn wir nicht über die Fehler hinausblicken und die Nöte erkennen können. What is the first thing that you do when you see someone in a fault? Was ist das Erste, was du tust, wenn du jemanden siehst, der einen Fehler begeht? What is the first thing the Lord Jesus does? Was ist das Erste, was der Herr Jesus tut? He prays. Er betet. He intercedes. Er tritt ein für ihn. We don't underestimate a satanic force. Wir sollten eine satanische Kraft nicht unterschätzen. We don't underestimate the deceitfulness of the human heart. Wir sollten die Schlechtigkeit des Herzens nicht unterschätzen. We begin to pray. Wir beginnen zu beten. Things go wrong. Dinge laufen falsch. People come late. Leute kommen zu spät. People are irresponsible. Leute sind unverantwortlich. People let us down. Die Leute machen uns nieder. People tell lies. Leute erzählen Lügen. And we think, in the church? Und wir denken uns was? In der Gemeinde? I don't like this anymore. Das mag ich nicht. This isn't what I thought it was. Das ist nicht so, wie ich gedacht habe. Yeah, I was like really into this, but I'm turned off. Ich meine, ich bin wirklich da drinnen gewesen, aber jetzt ist es vorbei. I just got turned off. Nein, ich wurde da abgedreht. I'm not coming anymore. Ich komme nicht mehr. Stumble. Strauchel. You just stumbled. Du bist jetzt gerade you gestolpert. Just stumbled. Du bist gerade gestolpert. And some people are right in the process of stumbling. Und Leute sind in diesem Prozess des Stolperns. We've got everybody here. Jeder ist da hier. We've got the walking corpse. Wir haben da den wandelnden Leichnam. I appreciate it. I mean, I don't mind walking corpse. Ich meine, ich schätze das. Ich schätze wandelnde Leichnam. At least for the visitors, it makes it seem like we're more people. Also zumindest für die Besucher, es schaut so aus, als ob wir mehr, ja, wir sind Menschen. Even though we're not, you know. Obwohl wir es nicht sind. You know, fills a seat, makes it look better. Das schaut so aus, als ob mehr Menschen da wären. Es füllt zumindest die Plätze. You know, even gives us the idea of getting plastic people. Just, you know. Also es schaut zumindest so aus, als ob da Plastikmenschen da wären. Hey, Pastor Matt, the attendance is down. Can you bring some of those dummies out of the closet? Pastor Matt, du. Es kommen weniger Leute. Kannst du ein paar von diesen Puppen da rausbringen? How many do we need? About 10. Aber wie viel brauchen wir denn? Na, circa 10. 10. Just set them right up. Also setz sie da. We've got everybody here. Wir haben da jeden vertreten. We've got the dead faith person. Das sind die Leute, die einen toten Glauben haben. We've got the hyper-spiritual person. Wir haben die übergeistlichen Leute. We've got the person who thinks he knows it all. Wir haben die Leute, die glauben, sie wissen alles. Doesn't do anything. Aber nichts machen. We've got the person who's under self-control. Wir haben die Leute, die selbst sich kontrollieren. Right? But it's just a shooting star. Aber das ist nur kurzfristig. Gets involved and gone. Er involviert sich und dann ist es vorbei. We've got the person who's persevering. Wir haben Leute, die konstant sind. But where's God? Aber wo ist Gott? We've got the person who's fellowshipping with God, but you never see them around. Wir haben Leute, die Gemeinschaft mit Gott haben, aber du siehst sie niemals hier. I say this, are they in our church? Und ich sage dann, sind die in unserer oh, Gemeinde? Oh, yeah, look, they just sent a card. Ah ja, doch, schau, greetings to the church. Sie haben eine Karte geschickt. Grüße an die Gemeinde. Where are they? Woher kommen when die? When was the last time anybody saw them? Wann sind die zum letzten Mal hier gewesen? 3 months ago, I think. Ich glaube, vor 3 Monaten war you das. You won't make it. All of us, many of us are in the process of stumbling. Die werden es nicht schaffen. Viele von uns sind in diesem Prozess des Strauchelns. Brotherly kindness. Brüderliche Liebe. Like just a simple love for the body. Einfach eine einfache Liebe für den Leib. Loving, this is God's plan. Zu lieben ist doch der Plan Gottes. Just stepping out of myself. Einen Schritt aus mir herauszutun. As a loner. Als jemand, der etwas gibt. A loner. A Rambo. Also ein wie ein Rambo, ja. A lone cowboy. Ein einsamer Cowboy. Who leaves his silver bullet. Der diese silberne Patrone. You know, like the Lone Ranger and Tonto. Remember that? The Lone Ranger and Tonto. Remember that? When I was a little boy, als ich noch ein kleiner Junge there war, was a cowboy named the Lone Ranger. Da hat's einen Film, also da hat's einen Cowboy gegeben, der hieß der einsame Cowboy. And he had a black mask. Der hatte eine schwarze Maske. And he was a good guy. Das war ein guter Mann. And he had an Indian named Tonto. Der hatte einen indianischen Namen. And he would always come in and save the day. Wie heißt er auf Deutsch? Er hatte einen Indianerfreund, pardon. Tonto. Und der hieß Tonto. Tonto, right. Tonto. And he'd always come in and save the day. Und Ja, die sind immer gekommen und haben also. And it was on every Sunday morning about 7 o'clock in the morning. Die haben den Sonntag gerettet, Sonntag in der Früh. And there he was on his white horse, the Lone Ranger. Da ist er, auf seinem weißen Pferd, der einsame Cowboy. And there he was. And I was like, oh, the Lone Ranger. Ich habe bei mir das Herz gepocht. Oh no, I hope he doesn't get killed here, the Lone Ranger. Hoffentlich wird er dann nicht getötet. If he gets killed here, there'll be no show next week. Ah, wenn der jetzt getötet wird, gibt's nichts mehr für mich. Come on, Tonto, help him. Come on. Tonto, komm, hilf ihm doch. Praise the Lord. Preis den Herrn. There's going to be a show next week. Nächste Woche wird's wieder. And he'd always leave a silver bullet. Und er hat immer eine Silberpatrone dort. That meant the Lone Ranger. The Lone Ranger was there. Das hat eben bedeutet, hier war der einsame Cowboy. You know, when we clean up all the chairs after church. So wenn wir die ganzen Sessel da wegräumen nach dem Gottesdienst, always like three or four silver bullets there, you know? Da sind immer drei, vier solche Silberkugeln da. They were here. Die waren da. They came in just after service started. Die sind gekommen, gleich nachdem der Gottesdienst and begonnen they left hat. Immediately. Und sie sind sofort wieder raus. Lone Ranger. And they, you know, and as they go down the stairs, they're kind of laughing to themselves. Und wenn sie da hinuntergehen über die Stiegen, da lachen sie ein bisschen so vor sich selbst hin. You know, they're going down, they're walking down the street like. Und sie wandern da hinunter die Straße. I wonder if they'll find my silver bullet. Ich frage mich, ob die meine Kugel finden. And as they walk down the Quellenstraße, you see them like. Wenn sie da hinunter marschieren die Quellenstraße, siehst du sie. I'll come back in 6 weeks. In 6 Wochen werde ich wieder da sein. See if anybody missed me. Ich werde schauen, ob mich jemand vermisst right? hat. We've got people like that. Wir haben solche Leute. Maybe you're here tonight. Vielleicht ist dieser Mensch heute Abend hier. You will stumble. Du wirst straucheln. You will stumble eventually. Du wirst schließlich straucheln. Because you've got to add brotherly kindness. Weil du musst die Bruderliebe hinzufügen. Put your silver bullets away. Leg deine ganzen Silberkugeln weg. Take off the mask. Nimm die Maske ab. You can weep. It's okay. Du kannst doch weinen. Das ist in Ordnung. Take it off and just start crying a little bit. Nimm sie weg und fang ein wenig zu weinen an. Take off your golden, your silver gun. Und leg auch deine silberne Pistole weg. Take off your cowboy boots. Nimm die Stiefel weg. And why don't you park your car a little bit? Park your horse in the back. Häng dein Pferd da weiter hinten an. Step out of yourself. Und mach einen Schritt hinaus aus dir. Just say hi. Und sag einfach hallo. I was the Lone Ranger. Ich war dieser einsame Cowboy. What's your name? Wie heißt denn du? And get to know somebody. Und lern jemand kennen. Why, as soon as the service is over, why do 15 people just almost break the door down? Sobald der Gottesdienst aus ist, da, warum sind es da 15 Leute, die like, beinahe die Tür da einrennen? The door, it's like, du schaust auf die Tür und die wird fast aufgetreten. If you were on the other side, you think, what is going on in there? Wenn du da draußen stehst, denkst du dir, was ist da los da drin? Like it was a fire or something. Watch tonight how many people. So wie wenn dein Feuer ausgebrochen wäre. Na schau doch das heute Abend. Somebody count how many Lone Rangers there are. Jemand soll mal mitzählen, wie viele einsame Cowboys da gibt. They'll be going down the stairs, you know. But this tonight they're going to go out the other way. Aber heute Abend werden sie da hinten rausgehen. I'm not going down those stairs. No way. I'll go down the kindergarten stairs. Sie werden dann über die Kindergartenstiegen raus. And there they are. The Lone Ranger strikes again. Also, der einsame Cowboy hat wieder zugeschlagen. Step out of yourself. Na, mach einen Schritt hinaus aus dir. Add brotherly kindness. Und füg diese Bruderliebe hinzu. Add it to yourself. Füg sie hinzu zu dir selbst. I'm not going to stumble. Sag, ich werde nicht straucheln. I'm going to meet someone. Ich werde jemanden treffen. I'm going to shake 20 hands before I go. Ich werde jetzt 20 Hände schütteln, bevor Hi, ich cowboy. Weggehe. How you doing there? Hallo, Cowboy, wie geht's dir? You can even call us Cowboy. Du kannst uns sogar Cowboy nennen. You know, you can call, my name's John. Mein Name ist Johannes. John Wayne. John Wayne. Johannes Wayne. Step out of yourself, add some brotherly kindness. Also mach diesen Schritt hinaus und füg diese Bruderliebe hinzu. And maybe even like become a department worker, help the buffet. That's the huge step. Und werd vielleicht Mitarbeiter in einem dieser Abteilungen, zum Beispiel beim Buffet. Das ist ein Riesenschritt. You mean like, was? Du meinst help? Du meinst helfen? You're kidding me. No, du machst den Spaß. Like, Like one of those people behind the table? Du meinst einer von diesen, die da hinter den Tischen stehen? Oh no! Oh nein! And gone. Und weg sind sie. Yes, step out of yourself. Ja, mach einen Schritt hinaus. And become a contributor. Und werde einer, der etwas dazu beiträgt. There are many like that. Es gibt viele so. A lot of people. Every Sunday, it takes a lot of people to make this work. Jeden Sonntag braucht es viele Leute, dass diese Arbeit hier geleistet wird. In September, we're going to try 2 services every Sunday, the first Sunday of the month. Im September werden wir jeden ersten Sonntag im Monat We're going to try a Sunday morning and Sunday night service. 2 Gottesdienste versuchen, und zwar in That's der great, Früh huh? und am Abend. But it will completely depend. It will only be a test. Aber das wird nur ein Versuch sein. For about 4 months. Circa 4 Monate lang. To see if we can get the helpers. Um eben zu sehen, ob wir auch die nötige Hilfe bekommen that werden. It would take. Die es eben braucht. If we can have over 200 on Sunday morning and 200 on Sunday night. Wenn wir in der Früh 200 und am Abend 200 Leute haben. You know what we could do? Wisst ihr, was wir dann tun könnten? We could buy a piece of property. Wir könnten eine Sache wo kaufen. Ein we would have enough in the church income to start paying off a property somewhere at the end of a Schnellbahn station that's going to be extended. Wir könnten genug Einkommen haben durch die Spenden, sodass wir irgendwo ein Stück Land kaufen könnten am Ende einer Schnellbahnlinie, die erst erweitert wird. Now, where is the Schnellbahn going? So, wo wird diese Schnellbahn hinführen? Where do we want to build a church in 10 years? Wo wollen wir in 10 Jahren eine Gemeinde bauen? Right there. Genau And da. We could put money on a piece of property. Wir könnten da Geld zur Seite legen für we ein Stück Land. A field for the kids. Wir könnten ein Fußballfeld the für die Kinder haben. Grow. Das Ganze könnte wachsen. But we need your help. Aber wir brauchen deine Hilfe. We have ushers now. Wir haben jetzt Ordner. Before the church service, we have a lot of teams. Vor dem Gottesdienst haben wir eine Menge And von Teams. Can the ushers please stand? These könnten wir mal bitte die Leute aufstehen, die Ordnerdienste these versehen? These men. Diese Männer. They are your servants. Die sind eure Diener. They are not. They don't control the church. Die kontrollieren nicht die Gemeinde. They are there to help you. Die sind da, um euch zu helfen. They will do everything. Almost wash your car. Die werden alles tun. Vielleicht sogar euer Auto waschen. They don't wash hair. That's. Aber Haare waschen sie no. nicht. You got to do that yourself. Die müsst ihr schon selbst they waschen. They will even provide deodorant. Na, sie werden sogar Deodorants dabei if haben. You need it. Falls du das brauchst. They will help you do anything. Die werden dir helfen they bei allen are your servants. Sie sind zu deinen Diensten. And we're pulling together as a body. Wir gehen gemeinsam als Leib. To serve. Um zu dienen. So that when the Lord comes back, so dass wenn der Herr dann zurückkommt, he will say, well done. Dass er dann sagen wird, gut gemacht. And to that thing we just have to add God's love. Und zu diesen allen müssen wir die Liebe Gottes hinzufügen. Because we can be the most professional church in Austria. Weil wir könnten die professionellste Gemeinde in Österreich sein. With all the techno things. Mit all den ganzen technischen Details. And I love all that stuff, you know. I love great sound equipment. Ja, und ich mag das zum Beispiel, ein gutes Soundsystem zu haben. And we don't have God's love added to it. Aber wenn wir die Liebe Gottes nicht dabei haben, you will stumble. Dann werden wir straucheln. And here's my last thought. Und hier nur mein letzter Gedanke. If you think you have God's love, wenn du denkst, dass du die Liebe Gottes hast, and you don't pray for people, und du betest aber nicht für Leute, who rub you wrong, die dich who get you angry, die dich zum Beispiel verärgern, then you don't have God's love. Dann hast du diese Liebe Gottes nicht. Just add it. Dann füge sie hinzu. Then add it. Füge sie hinzu. And have a prayer life at night. Und mach, dass du ein Gebetsleben hast. With am Abend. A list of people who make you mad. Mit einer Liste von Leuten, die dich da in Rage bringen. And start to pray for them. Und fang an, für sie And zu start beten. To intercede for them. Und fang an, für sie einzutreten. Because if you don't, weil wenn du das nicht tust, you will stumble. Dann wirst du straucheln. And you will spend the rest of your life wandering out in the world somewhere. Und du wirst den Rest deines Lebens da draußen in der Welt verbringen. And when the kingdom comes, und wenn das Königreich kommt, and we enter, und wir werden eintreten, you won't have everything God wanted you to have. Dann wirst du nicht alles haben, was Gott möchte, dass du hast. I want to be loaded down. Ich möchte komplett beladen sein. When I walk in there, I want to have angels to help me carry away what God gave me. Wenn ich dort hineinkomme, dann möchte ich haben, dass Engel dabei sind, die all das auf sich nehmen, was ich mitnehme. To the glory of Christ. Zur Herrlichkeit Christi. Let's pray. Amen. Beten wir. Maybe you're here tonight. You've never received Jesus Christ. Vielleicht ist da heute jemand hier und hat noch niemals Jesus Christus empfangen. You've never personally received His forgiveness. Du hast noch niemals zuvor persönlich seine Vergebung in Anspruch genommen. If you die tonight, und wenn du heute Abend stirbst, you have no idea where you would go. Dann hast du überhaupt keine Vorstellung, wohin du kommst. Then pray with me. Dann bete mit mir. And receive the gift of eternal life. Und empfange das Geschenk des ewigen Lebens. That Jesus bought with His blood on the cross. Das Jesus mit seinem Blut am Kreuz erkauft hat. Father in heaven. Vater im Himmel. God in heaven. Gott im Himmel. I want you to be my Father. Ich möchte, dass du mein Vater bist. Forgive my sin. Vergib mir die Sünden. Through the blood of Jesus. Durch das Blut von Jesus. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. I want to enter the kingdom. Ich möchte in das Königreich eintreten. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut von Jesus Christus. Forgive me and cleanse me. Vergib mir und reinige I mich. I pray in Jesus' name. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.